Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Orient-Zigarette, geraucht an einer Spitze aus Perlmutt. Der letzte Schrei damals im wilhelminischen Deutschland. Doch die Zigarette kam gar nicht aus dem Orient. Und schon lange bevor man eine Vorstellung davon hatte, wie schädlich Rauchen für die Gesundheit ist, sorgte die Orient-Zigarette für echte Dramen. Kavala, eine Hafenstadt in Nordgriechenland. Ein mächtiges, düsteres Gebäude im Zentrum. Schwerfällig öffnen sich die eisernen Türen. Whatever you see is since 1903. Alles, was Sie hier sehen, geht zurück auf die Jahre 1900 und 1903. Angles, they used them. When they were carrying the Hier sind die Kisten der Glen Tobacco Company. Da liegen die Holzgestelle, auf denen die Tongas, die fertigen Tabakpakete, zu den Booten im Hafen runtergetragen wurden. Und hier, PT, steht für Panayotis Theodoridis, meinen Großvater. Panayotis Theodoridis, my grandfather. Seit 40 Jahren steht die Tabakfabrik leer. In Fußböden und Treppenstufen klaffen tückische Löcher. Auf den Förderbändern klebt der Staub. Michaeli Saksamanoglu hat das Familiengeschäft nicht fortgeführt. Er ist nicht Tabakhändler, sondern Bauingenieur geworden. Doch er besitzt noch Tabakspeicher, leere, graue Steinhäuser im Zentrum von Kavala. Ein Saal wie eine Bühne, eine Dekoration zum Theaterspielen. Die Wände sind kahl, durch die Fenster strömt diffuses Licht. Von den Deckenbalken hängen Plastikfolien wie riesige Bettlaken. So, you can see the tapirulans that the ladies, the guests, the workers. Sehen Sie die Förderbänder? Die Frauen, die Arbeiterinnen, saßen auf beiden Seiten davon und sortierten die Tabakblätter. Bad leaves were going down there. Die schlechten Blätter fielen dort herunter. Sehen Sie, 1, 2, 3, 4, 5 Förderbänder. An jedem saßen 20 Frauen. 200 Arbeiterinnen haben hier Tabak verarbeitet, Blatt für Blatt. Women were manipulating the tobacco leaf by leaf. Doch hier ist der letzte Vorhang gefallen. Knapp 100 Jahre lang war Nordgriechenland ein prosperierendes Anbaugebiet für Orient-Tabak. Tausende Familien lebten davon. Tabakspeicher, Tabakfabriken, Villen von Tabakhändlern prägten Landstädte wie Kavala, Xanthi, Seres, Komotini. Doch wie sagen die Leute in Xanthi? Der Wohlstand, den der Tabak brachte, hat sich in Rauch aufgelöst. Heute stehen in jedem Ort Dutzende von Tabakspeichern leer, zu viele, um alle abzureißen. Die Geschichte der einst so beliebten, eleganten Orient-Zigarette hat ein trauriges Ende genommen. Sie passt aber zur melancholischen Seite der griechischen Mentalität. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Nordgriechenland gehörte noch zum Osmanischen Reich, kam der Tabak aus Makedonien und Thrakien in Mode, weil es hieß, dass der türkische Sultan ihn bevorzuge. Der Boom brach um die Jahrhundertwende aus. Auf einmal wollte ganz Europa Zigaretten aus Orient-Tabak. Die wichtigen Anbaugebiete lagen auf dem Balkan und rund um das Schwarze Meer. In den Häfen von Kavala und Smyrna, dem heutigen Izmir, wurden tausende Tabakballen für die europäischen Zigarettenfabriken verladen. Der größte Abnehmer war das Deutsche Reich, denn Zigaretten zu rauchen galt als schick im wilhelminischen Deutschland, als weltläufig. Der Absatz stieg Jahr für Jahr um sagenhafte 15%, und die Hersteller überboten sich mit fantastischen Werbebotschaften. Es hatte sich eine Kultur herausgebildet von 9000 Marken, die im Grunde eine unglaubliche Weitläufigkeit an Vorstellungsbildern transportierten, ob das die Welt des alten Adels war in Marken wie König Laurin oder Orientvorstellungen wie Ramses, Theo oder Xanti, was auch immer, oder eben auch die Haute Volée der internationalen Rennbahnszenen dargestellt hat, ja, wie Gibson Girl oder Graf of York und so. Und alle diese Marken, so Dirk Schindelbeck, bestanden aus einer Mischung reiner Orient-Tabake und wurden ohne Filter geraucht. Der Freiburger Kulturwissenschaftler hat die Kulturgeschichte der Zigarette im frühen 20. Jahrhundert untersucht, im großen interdisziplinären Forschungsprojekt Polit-Six, Kulturen der Zigarette und Kulturen des Politischen. Wir gehen in die Materialität dieses Objekts hinein, versuchen also wirklich nicht nur in die Werbung und all das, was an Kommunikation darum herum gebaut wird, zu erfassen, sondern versuchen auch wirklich in die Materialbasis hineinzukriechen. Also nicht nur im geisteswissenschaftlichen Bereich zu bleiben, sondern auch vieles aus anderen Quellen mit hineinzunehmen in das Ganze. Ich denke mal, in dieser umfassenden Sicht hat es Ähnliches bislang so noch nicht gegeben. Die Wissenschaftler haben die Objektgeschichte der Zigarette erforscht. Ein ungewöhnlicher Ansatz, in dem die Hamburger Historikerin Sandra Schürmann auch eine Gegenreaktion auf die Virtualisierung sieht, die Arbeitswelt, Alltag und Wissenschaft überrollt. Ich glaube, es gibt ein Bedürfnis, Sachen in die Hand zu nehmen und Texturen und Oberflächen und Materialien zu spüren. Und innerhalb der Wissenschaft würde ich noch dazu sagen, es hat ja eine lange Zeit gegeben, wo wir uns sehr viel mit Kulturen und Diskursen beschäftigt haben, also mit Sachen, in denen es um Vorstellungen, Aneignungen, Wahrnehmungen und auch um das Reden über Phänomene gegangen ist. Und eine Zigarette, die brennt und raucht und die etwas in meinem Körper auslöst, wenn ich diesen Rauch inhaliere, das ist nicht nur eine kulturelle Konstruktion, die ich aneigne und wahrnehme und deute, sondern das ist auch ein materielles Phänomen. Hinter dem blauen Dunst von Millionen Glimmstängeln zeichnet sich eben auch die Alltagskultur einer Epoche ab. Von überquellenden Aschenbechern führt ein direkter Weg zum Lungenkrebs. Und die aufgegebenen griechischen Tabakhäuser erinnern auch an Arbeitskämpfe und politischen Umbruch. Um diese Aspekte ging es den Forschern. Relativ wenig ist jedoch über den deutsch-griechischen Tabakhandel nach dem Ersten Weltkrieg zutage gekommen, insbesondere über die Rolle des Hamburger Remsmar-Konzerns, des Marktführers. Schürmann will nun in einem Nachfolgeprojekt die Einzelheiten dieser brisanten Beziehung aufklären. In Zusammenarbeit mit der Technikhistorikerin Maria Rentezzi. Die Professorin an der Nationalen Technischen Universität Athen ist in Kavala aufgewachsen. Ihre Eltern haben im benachbarten Serres im Tabakanbau gearbeitet. Beide haben mit 9 oder 10 Jahren angefangen zu arbeiten. Sie mussten um 2 Uhr nachts aufstehen, weil man Tabakblätter nicht spät am Tage ernten kann, sondern nur früh morgens. Sie sind 4, 5 Kilometer gelaufen, haben bis 6, 7 morgens Tabakblätter geerntet und sie dann nach Hause getragen. Und da begann dann erst die richtige Arbeit, denn sie mussten die Blätter zu Bündeln zusammenbinden und das konnte bis 6 Uhr abends dauern. Mit ihrem Ehemann Spiros Flevaris hat Rentezzi bereits eine große Ausstellung zum griechischen Orient-Tabak erarbeitet, die in Thessaloniki und im Benaki-Museum in Athen gezeigt wurde. Es ist auch wichtig zu sagen, dass dort, wo Tabak wächst, fast nichts anderes wächst. Es braucht ein sehr raues, ein sehr kalkiges Erde. Es muss feucht sein, aber nicht nass. Also das Wasser muss sehr gut abrinnen oder abtröpfeln. Ja. Und man kann fast nichts anderes anbauen. Der Tabak warf in Nordgriechenland mehr Gewinn ab als der Anbau anderer Kulturen, aber es war und ist ein mühsames, arbeitsintensives Geschäft. Die Pflanzen brauchen viel Pflege, ihre kleinen Blätter können praktisch nur per Hand geerntet werden und die Weiterverarbeitung musste man lange Zeit ebenfalls in Handarbeit erledigen. Sie haben ein Blatt auf das andere gelegt. und immer 12 Stück mit großen Nadeln zusammengenäht und diese Bündel zum Trocknen aufgehängt. Ich bin nicht sicher, wie lange das dauerte, vielleicht einen Monat? Dann wurden die Bündel wieder auseinandergenommen und die Blätter zu einem neuen Bündel zusammengelegt, das man dann zu den Tabakhäusern brachte. Diese Schritte konnten den ganzen Sommer überdauern. In den Tabakhäusern fand die Fermentierung statt, der entscheidende Schritt bei der Reifung der Blätter. Sie verlieren in diesem Gärungsprozess Eiweiße, sodass sich ihr spezielles Aroma entfaltet. Zugleich bekommen sie ihre typische braune Farbe. Man muss da eine bestimmte Feuchtigkeit, man braucht eine bestimmte Durchlüftung, man muss die Temperatur so halten, um eben seine Aromastoffe zu entwickeln. Wenn man Tabak erntet, riecht er nach Gras. Man bekommt nicht mit, welche Aromas daraus entwickelt werden können. Nach der Fermentation wurden die Blätter behutsam zu Ballen zusammengestellt, in Handarbeit. Überwiegend von Frauen, die schlechter bezahlt wurden als Männer. Maria Rentezzi. Die Männer gaben die Anordnungen, die Frauen führten sie aus. In den Tabakhäusern saßen meist 4 Frauen und ein Mann zusammen. Der Mann öffnete die Bündel, die von den Bauern gebracht wurden, und verteilte die Tabakblätter an die Frauen, je nach Qualität. Die erfahrenen Frauen bekamen die besseren Blätter, die unerfahrenen die schlechten. Und so verpackten sie sie zu Ballen. Wie man die Ballen packen musste, die an die Zigarettenfabriken geliefert wurden, zählte zu den großen Geheimnissen des Tabakgeschäfts. In einem Ballen mussten die fragilen Blätter immer von derselben Qualität sein. Sie wurden nach hochkomplizierten Mustern gebündelt oder in Reihen geschichtet und am Ende in einer Baumwollhülle verschnürt. Treffend wird im Fachjargon von der Tabakmanipulation gesprochen. Noch 1953, als sich schon vieles geändert hatte, berichtete die Remzmar Firmengeschichte voller Respekt von Systemen, die an Kompliziertheit höchstens von Teppichmustern übertroffen wurden. Keine leichte Aufgabe für einen Einkäufer, der vielleicht aus Dresden oder Hamburg kam, an einem geöffneten Probeballen die Qualität des Tabaks zu bewerten, umgeben von Einheimischen, die ihn fortwährend mit griechischen, türkischen, bulgarischen, arabischen Fachbegriffen wie Basmas, Bacchibali oder Uzon Syrah traktierten. Die meisten Ballen wanderten in mitteleuropäische Zigarettenfabriken. Deutsche Zigarettenzentrale war zuerst Dresden, dann Hamburg, wo der Tabak zunehmend per Schiff angelandet wurde. Griechenlands Bedeutung für diesen Handel nahm infolge des griechisch-türkischen Krieges von 1921-22 noch einmal zu. Denn der Export über den Hafen Smyrna ging zurück, als die griechische Bevölkerung aus Kleinasien evakuiert wurde. In Griechenland dagegen löste die Ansiedlung der oft sehr fachkundigen Flüchtlinge eine Belebung des Tabakanbaus aus. Kavala erlebte eine große Zeit, erzählt Maria Rentezzi. Wenn Sie Fotos aus der Zeit betrachten, sehen Sie, dass Tabakarbeiter damals die bestgekleideten Arbeiter waren. In Kavala arbeiteten an die 100 Schneider, weil die Stadt boomte. Es gab ein vielfältiges kulturelles Leben, denn bis in die 30er Jahre lief die Wirtschaft ausgezeichnet. Wie die Tabakstädte prosperierten, können Sie heute noch an der Architektur sehen. Man muss sich nur das heutige Rathaus im Zentrum von Kavala ansehen. Ein Palast auf einem Hügel mit Blick bis zum Hafen hinunter. Über und über geschmückt mit Türmchen, Zinnen, Freitreppen. Gebaut nach dem Vorbild eines bayerischen Schlosses für den ungarischen Tabakhändler Peter Herzog. Oder das ehemalige Tabaklager der Gemeinde, heute Blickfang am Platz der Tabakarbeiter. Eine lange, klassizistische Fassade, gegliedert durch antikisierende Pfeiler, die am Dach in Rundbögen und Rosetten auslaufen. Wunderbar in Weiß und Rosa restauriert, ist es jetzt für Kulturveranstaltungen vorgesehen. Noch in den 50er Jahren wurden neue Tabakhäuser gebaut, nun in den sachlichen, manchmal wuchtigen Formen der Moderne. Das Städtische Tabakmuseum gehört dazu. 1959 von der Nationalen Tabakvereinigung errichtet, die damals Büros darin unterbrachte und in den oberen Geschossen Tabak verarbeiten ließ. Jetzt auch mit elektrischen Förderbändern und Maschinen zum Pressen der Blätter. Gesund war die Arbeit nicht. Vor allem belastete sie die Atemwege, erklärt Christina Spiroglu, die die Maschinen, Tabakproben und Zeitungsausschnitte im Museum vorstellt. Die Tabakhäuser waren zu heiß und zu feucht. Dann der Geruch des Tabaks und das Nikotin. Viele litten unter Tuberkulose. Daher gab es hier in Kavala ein Sanatorium für die Tabakarbeiter. Die erste große Wende in der Geschichte des Orient-Tabaks geht auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 zurück. Danach wollten die Zigarettenkonzerne ihren Rohstoff billiger einkaufen. Die US-amerikanischen Konzerne, die mächtige österreichische Tabakregie und andere Großkunden setzten bei der Verarbeitung der Tabakblätter ein neues Verfahren durch, ohne die traditionelle, teure Handarbeit. Bei der Tonga-Manipulation entfielen das aufwendige Sortieren der Blätter nach Größe und Qualität, die komplizierte Schichtung und die uneinheitlichen Maße der Ballen. Die Blätter werden so, wie sie sind, in Ballen geworfen, vermischt und verworren, schrieb ein qualitätsbewusster Fachmann frustriert. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren, denn Fachkräfte wurden nicht mehr gebraucht. Sie haben jetzt vor allem Frauen gesucht, weil Frauen nur halb so viel verdienten wie Männer. Sie zogen dieses moderne Verfahren vor, obwohl die Qualität sank. Die Einkäufer wollten nur ihren Tabak billiger bekommen. Ihnen war das egal. Aber die Tabakarbeiter waren selbstbewusst und gut organisiert. Ihren Streiks schlossen sich Zehntausende an. Sie erreichten, dass auch bei der neuen Tonga-Manipulation weiterhin Männer beschäftigt wurden. Da die Arbeitslosigkeit in den Tabakregionen trotzdem anstieg, folgten weitere Arbeitskämpfe. Zum blutigen Höhepunkt kam es im Frühjahr 1936, als ein Generalstreik alle größeren Städte lahmlegte: Kavala, Xanthi, Ceres, Drama, Patras. Der größte Streik fand 1936 in Thessaloniki statt. Hier hängt ein Foto davon. Nicht nur Tabakarbeiter, auch Leute aus anderen Gewerkschaften kämpften für ihre Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. 11 Menschen kamen dabei zu Tode, wie dieser 25 Jahre alte Mann hier. Als der Dichter Yannis Ritsos dieses Foto in der Zeitung sah, regte es ihn zu seinem Klagelied Epitaphios an. Die Musik zu Epitaphios schrieb Mikis Theodorakis. Das Werk zum Gedenken an die getöteten Tabakarbeiter ist in Griechenland bis heute populär und gehört zum Lehrstoff der Schulen. Denn dieser Arbeitskampf hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Er markiert eine Phase sozialer Unruhen, die General Ioannis Metaxas schließlich als Vorwand dienten, um im August 1936 in einem Putsch die Macht zu übernehmen. Die tiefgehende politische Spaltung des Landes, die damals offensichtlich wurde, führte nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich zu einem Bürgerkrieg, in dem die Großmächte aus Ost und West im Hintergrund die Fäden zogen. Der Zweite Weltkrieg hatte auch für die Tabakwirtschaft dramatische Folgen. Nach der deutschen Besatzung Griechenlands 1941 folgten Tabakeinkäufer des Marktführers Remzma den Truppen auf dem Fuß. Die griechischen Ernten wurden praktisch requiriert und nach Deutschland verschifft, denn die nationalsozialistische Staatsführung kannte die kriegswichtige Bedeutung der Zigarettenversorgung, nicht allein für die Frontsoldaten, sondern auch für die Zivilbevölkerung zu Hause. Auf politischer Ebene belastet die Debatte über Kompensationszahlungen für diesen Beutezug das ohnehin schwierige griechisch-deutsche Verhältnis bis heute. Als in den 50er Jahren die Tabakproduktion allmählich wieder anlief, kam es zur zweiten großen Wende in der Geschichte der Orientzigarette. Der Tabak aus Griechenland, der Türkei und Bulgarien wurde von den amerikanischen Sorten Virginia und Burley verdrängt, die im Rahmen des Marshallplans tonnenweise in europäischen Häfen entladen wurden. Die Wiederaufbauhilfe der USA diente auch dazu, amerikanische Waren und amerikanische Kultur in den Ländern Europas zu etablieren. Die ergiebigeren, großblättrigen Tabakpflanzen aus den USA haben allerdings zwei Nachteile. Sie enthalten mehr Nikotin als der Orient-Tabak, deshalb rauchte man Amis, wie sie in der Nachkriegszeit hießen, meist mit Filter. Und sie haben nicht so viel Geschmack. Darum können die Hersteller bis heute nicht ganz auf griechische Sorten wie den aromatischen Basmas verzichten, erklärt Christina Spiroglou. Sie setzen den Zigaretten noch Basmas zu. Sie müssen ihn allen Zigaretten zusetzen, weil sie dann besser schmecken, besser riechen und ihre golden-blonde Farbe bekommen. Aber sie brauchen nur wenig Basmas. Der Rest ist Virginia-Tabak oder Burley und natürlich chemische Aromastoffe. Zwischen 5% und 10% Orientsorten enthält die typische American Blend immerhin noch. In Deutschland war die Orient-Zigarette nach dem Krieg noch nicht vergessen. Viele Raucher empfanden sie sogar als typisch deutsch. Die amerikanischen Tabake setzten sich auch in Zigaretten aus deutscher Herstellung durch, aber mit einer höheren Beimischung Orient-Tabak, was den Handel mit Griechenland immerhin stabilisierte. Bis in die 80er Jahre steuerte der Tabakanbau in Makedonien und Thrakien einen wichtigen Anteil zur griechischen Wirtschaftsleistung bei. Heute liegt die Produktion jedoch rund 2/3 unter den Erträgen der besten Zeit. Aber das hängt auch mit der erfolgreichen Aufklärung über die Gefahren des Rauchens und mit der sinkenden Zahl der Raucher zusammen. In Kavala sperrt Michalis Saksamanoglu die Tür seines Speichers zu. Die alten Tabakhäuser werden leer bleiben. Steinerne Monumente der Orientzigarette, die zu Asche zerfallen ist. Das war's. Und jetzt trinken wir Kaffee. Am Ende bleibt Asche. Ein Radio-Wissen-Podcast zum Schicksal der Orientzigarette von Matthias Hennies. Es sprachen Susanne Schröder, Rainer Buck und Peter Veit. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie Axel Vostri. Redaktion Thomas Morawetz.